Er ist Punk und nicht mehr ganz jung. Einen richtigen Job hatte er noch nie. Denn bisher hat Herr Poschka, den alle nur Fussel nennen, es immer geschafft, zu viel Arbeit aus dem Weg zu gehen. Als er schließlich mit der Diagnose Burnout in einer Klinik landet, bekommt er dort ein Jobangebot, das er nicht erwartet hatte. Happy Burnout ist eine Komödie von André Erkau. Alt-Punk Fussel, gespielt von Wotan Wilke-Möhring, genießt lieber sein Leben, statt arbeiten zu gehen. Dabei hilft ihm die für ihn zuständige Mitarbeiterin des Arbeitsamts, Frau Linde, gespielt von Viktoria Trautmannsdorf. Als eine interne Prüfung sie allerdings zwingt, aktiv zu werden, hat Fussels faules Leben ein Ende. So kann das nicht weitergehen. Sie kommen in die Klinik. Hä? Sie haben ein Burnout. Burnout? Frau Linde organisiert Fussel ein Arbeitsunfähigkeitsattest. Diagnose Burnout. So landet er in einer Klinik für Menschen, die an einem echten Burnout leiden. Mit einem Buch über Burnout-Symptome bereitet er sich auf eine ärztliche Untersuchung vor. Wie geht es Ihnen denn heute? Müde. Regelrecht erschöpft. Trunken? Nein, danke. Mit seinem ganz eigenen Charakter bringt Fussel Chaos in das Krankenhaus und in das Leben der Patienten. Doch diese finden das gar nicht so schlecht. Auch die Klinikleitung bemerkt die positive Wirkung von Fussel auf die anderen Patienten und so wird ihm ein Job als inoffizieller Therapeut angeboten. Ich habe gesehen, wie die Patienten auf Sie reagieren. Nee. Ich brauche jemanden, der diesen Menschen wirklich hilft. Was soll das werden denn da? Undercover-Therapeut? Das ist auch niemals legal. Legal, illegal, scheißegal, Herr Poschka. Ist das nicht so? Die sympathische Komödie von Regisseur André Erkau läuft ab dem 27. April in den deutschen Kinos.